Hexen und Zauberer entnahmen die Rezepte ihrer Künste dem noch heute vielbeschworenen 6. und 7. Buch Moses, das als Kampfschrift gegen Gott gilt. Hier finden sich unheimliche Rezepte für alle, die mit dem Teufel im Bunde sind. Adas, Bachur, Arbu, Ulu. Frösche, Mäuse, Läuse und ähnliches Gesindel, geht auf zu unserem Dienst. Hier kann man jemandem Pest und schwarze Blattern anhexen oder Heuschrecken und Finsternis lassen sich beschwören. Auch obskure Rezepte gegen Krankheiten wie Zahnweh sind zu finden. Dieses wird auf folgende Art vertrieben. Wenn man nämlich dem Patienten an der Seite, wo der Schmerz gespürt wird, die Ohrläppchen mit einem glühenden Eisen brennt. Wem vergingen da wohl nicht die Zahnschmerzen? Andere Hexen- und Teufelsrezepte richten sich gegen folgendes Übel. Gegen blöde Augen gibt es kein besseres Mittel als den Fencheltau, der zwischen Ostern und Pfingsten gesammelt wird. Was der Teufel hier anpreist, klingt nach der Weisheit des Naturheilers Paracelsus.